bleibet mir gewiss, und den besitz ich schon im Glauben. Der Tod, die Welt und Sünde, ja selbst das ganze Höllenheer, kann mir als einem Gotteskinde denselben nun und nimmermehr aus meiner Seele rauben. Nur dies, nur einzig dies macht mir noch Kümmernis, dass ich noch länger soll auf dieser Welt verweilen. Denn Jesus will den Himmel mit mir teilen, und dazu hat er mich erkoren. Deswegen